Ich bin einfach so begeistert von dem, was Gott gerade macht in Österreich. I'm really excited about what God is doing right now in Austria. Der Jesusmarsch und die Dinge, die gerade passieren, ist wirklich wie wenn Gott einfach auf einem neuen Level momentan arbeitet. From the Jesus March to a lot of other things that are going on, it's as if God is operating at a new level. Und Gott hat wirklich so große Dinge mit Österreich vor. God has great things planned for Austria. Und ich möchte euch noch nur kurz zu eurer Ermutigung erzählen, was Gott gerade am Praterstern macht. And I want to tell you guys a little bit of a testimony what God is doing at Praterstern. Seit ungefähr 5 Wochen machen wir dort regelmäßig jede Woche eine McDonald's Bible Study. For about 5 weeks now, we've been regularly meeting with people doing a Bible study at McDonald's there in Praterstern. Genau, und jedes Mal gehen wir zu den Obdachlosen hin und sagen, hey, wie schaut's aus, möchtest du vielleicht einen Cheeseburger mit uns essen? Every time we go to Praterstern, we just encounter the different homeless people and ask them, do you want a cheeseburger? Can we invite you for a cheeseburger at McDonald's? Dann sagen wir, aber die Sache hat einen Haken. And we say, but this has a little hook to it. Wir wollen mit dir Bibel lesen. Ist das in Ordnung? We also want to read the Bible with you. Is that all right? Und sie sagen meistens, ja, aber Cheeseburger, okay, ja, ich bin dabei. And they're like, yeah, okay, cheeseburger, I'm there. Und dann setzen wir uns zum McDonald's hin und lesen mit ihnen die Bibel. So then we chill out, sit down at McDonald's and read the Bible together. Und letzte Woche ist wirklich, wir haben jetzt wirklich jede Woche sehen wir, wie Gott bewegt, wie Gott die Herzen bewegt. And each week we're really seeing how God is moving people's hearts. Und wirklich, letzte Woche hat ein Mann sein Leben Jesus gegeben. Last week a man gave his life to Jesus. Jonathan, unser verrückter 18-Jähriger im Team, betet einfach für jeden, der krank ist. Jonathan, our 18-year-old crazy guy who prays for everyone for healing, and many people get healed. Ja, und Leute werden geheilt, und es ist wirklich wunderbar. People are getting healed, and it's really wonderful. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, aber es ist momentan was in der Atmosphäre. I don't know if you feel it, but there is something in the atmosphere. Österreich ist bereit. Austria is ready. Es ist, Österreich ist bereit, dass wir Christen aufstehen und seinen Namen proklamieren. Austria is ready that we stand up and that we stand for Christ and proclaim his name. Und bevor wir wirklich ins Wort einsteigen, hätte ich eine Sache am Herzen. And before we really dive into the word, I have one more thing on my heart. Könnt ihr euch mit eurem Nachbar zusammentun? Could you just turn to your neighbor? Und einfach für die Person, die euch am meisten am Herzen liegt, dass sie Jesus findet, und für die beten, gemeinsam mit eurem Nachbarn. Take a moment to pray with your neighbor for one person who's really close to your heart, who does not yet know Jesus, who's betet, lost. Betet wirklich für Möglichkeiten, dass ihr ein Zeugnis sein könnt und dass ihr dann das Evangelium predigen könnt. Pray for an open door, for an opportunity to share the gospel with this person that's on your heart. Nur eine Minute. Take one minute. Danke. Lasst uns Thank anfangen. You. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe für die Verlorenen. Father in heaven, I thank you so much for your love for the lost people. Ich danke dir für die Liebe für diejenigen, die uns am Herzen liegen und die dich noch nicht kennen. I thank you for the love that you have for the people that are on our hearts, even though they don't know you yet. Und ich bitte dich einfach in Jesu Namen, dass du ihre Herzen berührst. And I ask you, Father, in the name of Jesus, that you touch their hearts. Und dass wir uns verfügbar machen, um deine Werkzeuge zu sein. And we make ourselves available to be your tool. Es ist nicht notwendig, dass wir Evangelisten sind. It's not necessary that we're evangelists. Wir wollen einfach nur ein Zeugnis sein. We just want to be a testimony, Jesus. Lass uns das Evangelium predigen in Wort und Tat. Let us preach the good news in word and in deed. So dass die Welt sieht. So that the world sees. Dass du Gott bist. That you are God. Dass du Jesus bist. That you are Jesus. Und Jesus, ich bitte, dass du jetzt die Worte segnest, die ich spreche. And Jesus, I ask that you bless these words that I'm about to speak. Jesus, ich bete, dass dein Heiliger Geist spricht. That your Holy Spirit speaks. Und dass wir als CIG einen unglaublichen Einfluss auf diese Stadt haben. That we as CIG have an unbelievable impact on this city. Mögen wir für deine Herrlichkeit diese Stadt radikal verändern. May we change this city for your glory and your honor. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen. Ja, es ist so schön für die Leute zu beten, die uns am Herzen liegen. Yeah, it's so wonderful to pray for the people who are on our hearts. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das wirklich täglich tut. I want to really encourage you to do this daily. Denn das Gebet des Gerechten vermag viel. Because the prayer of a righteous really moves a lot. Jakobus 4, Vers 17. James 4, verse 17. Und ja, das Thema, das mir Gott für heute aufs Herz gelegt hat, the theme that God put on my heart for this morning, hat mit Erweckung zu tun. Has to do with awakening. Wenn ich mir anschaue, was gerade in Österreich passiert, die Dinge, die am Praterstern passieren, die Dinge, die am Jesusmarsch passiert sind, when I look at the things that have been happening at Praterstern and the things that have been happening with the Jesus March, dann bekomme ich Gänsehaut. Then I get goosebumps. Jeden Morgen wache ich auf und denke mir, was wird heute passieren? Every morning I wake up and I think, what's going to happen today? Was wird Gott machen? What's God going to do? Er ist so sehr am Wirken. He's working so much. Und wann wird die Erweckung kommen? And when will the awakening actually come? Aber ich habe mich in letzter Zeit sehr viel damit befasst und mich gefragt, um was geht es bei einer Erweckung? I spent a lot of time thinking about this lately and asked myself, um was geht es bei Erweckung? What's it about for awakening? Und ich habe dieses Buch gelesen von dieser Erweckung in Wales. I read a book about awakening that happened in Wales. Und es gibt viele, viele Gründe, warum Erweckung ausbricht. And there are a lot of reasons why awakening breaks out. Und wahrscheinlich könnte man eine Predigtserie von 20 oder 25 Sonntagen machen. And you could probably do a series of messages for 20, 25 Sundays about this theme. Aber eins ist interessant. But one thing is really interesting. Dass Erweckung ganz, ganz weit tief im Herzen beginnt. That awakening begins really deep in your heart. Bei uns selbst. In your heart. Und ich möchte mich heute auf einen Aspekt fokussieren. I want to focus on one aspect this morning. Ein Aspekt, der dazu führt, dass Erweckung starten kann. One aspect that really drives to the point where awakening can take place. Und es ist die Kraft davon, wenn wir sagen, how about now? Wie wär's mit jetzt? It's the power of this statement. How about now? How about now? Wenn wir beginnen zu träumen, when we begin to dream, und wenn wir die Träume, die wir schon verbuddelt haben im Sand, and when we think about these dreams that we've buried in the sand, wieder neu herausgreifen, that we grab them out of the sand, und gemeinsam mit Jesus träumen, and dream together with Jesus. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel. I think that is really a key. Und das Interessante ist, dass wir das in der Bibel finden, bei dem ultimativen Bericht von einer Erweckung. And something interesting we see in the Bible at the ultimate report or testimony of awakening. Und das ist der erste Vers. And that's the first verse that we'll look at this morning. Sehr bekannt. Very well-known verse. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger, nachdem Jesus wieder aufgefahren ist. The Holy Spirit fell upon the disciples after Jesus resurrected. Und sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu reden. And they begin to speak in different languages. Die Leute versammeln sich. People gather together. Und dann sagt Petrus so, jetzt, wenn sie sich versammeln, dann wird auch gepredigt. And Peter thinks to himself, well, if people are gathering, then I'll start to preach. Und erklärt ihnen, was da passiert mit diesem Vers. He starts to explain what is happening. Weil sie glauben, dass die Leute betrunken sind, aber er erklärt Folgendes. So people thought that people were drunk, but he explains the following. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Und er zitiert Joel 3:1. And he references Joel 3:1. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Ist es nicht interessant, dass am Beginn der ultimativen Erweckung in der Bibel dieser Vers zitiert wird? Isn't it interesting that at the beginning of the ultimate awakening that this verse is cited? Gemeinsam mit Gott zu träumen. Dreaming together with God. Und wisst ihr, wenn man sich die Bibel anschaut, ist es voll mit Menschen, die gemeinsam mit Gott träumen. And you know, when you look at the Bible, it's full of people who dreamed together with God. Verrückte Träume. Crazy dreams. Pastor Rob hat viel gesprochen über Abraham in letzter Zeit. Pastor Rob has been speaking a lot about Abraham. Können wir uns überhaupt vorstellen, was für ein verrückter Traum das war? Can we even imagine what crazy dream that was? Er war viel zu alt, um Kinder zu bekommen. He was way too old to get kids. Und Gott sagt ihm, du wirst Nachkommen haben, so zahlreich wie die Sterne. But you're going to have children, as many as the stars number. Gott hat ihm einen Traum ins Herz gesetzt, er hat ihm geglaubt und er ist ihm nachgejagt. God put a dream in his heart, placed it in his heart, and Abraham went and got it. Und es war ihm ganz egal, wie die Umstände ausgeschaut haben. And it was totally irregardless of how the circumstances looked. Er war ein Träumer. He was a dreamer. Er war ein Träumer. He was a dreamer. Einer, der gesagt hat, Gott, wenn du mir diesen Traum gibst, dann will ich ihn träumen. A man that said, hey God, if you give me this dream, then I want to dream with you. Sarah hat gelacht. And Sarah, wife, laughed. Sarah hat geglaubt, ich möchte mir nicht vorstellen, was er für Eheprobleme hatte deswegen. And I don't even want to imagine what kind of marriage problems he had. Jeden Tag, wenn er wieder angefangen hat, Sarah, ich habe diesen Traum. And every day he would say, yeah, Sarah, I have this dream. Wir werden einen Sohn haben. We're going to have a son. Hör endlich auf damit. Yes. Du nervst mich. Yeah, stop laughing and making fun of me. You're bothering me. Nein, nein, es ist so zahlreich wie die Sterne. Es wird passieren. And Abraham would reply, yes, as many as the stars. It's going to happen. Es war ihm egal. It was irregardless to him. Er war ein Träumer. He was a dreamer. Und es gibt diese wunderbare Verheißung, auf die wir uns draufstellen können. And there's a wonderful promise that we can stand on. Die Verheißung für Träumer. The promise for dreams. Die mit Jesus und Gott gemeinsam träumen. Together with God, with Jesus to dream. Und das ist die nächste Slide. Psalm 37, 3 und 4. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Psalm 37, 3 and 4. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Und jetzt kommt diese Verheißung. And here it comes, here it is. Freue dich über den Herrn. Delight yourself in the Lord. Und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. And he will give you the desires of your heart. Was für eine Verheißung. What a promise. Aber was meint Gott damit? What does God actually mean with this? Ich meine, können wir uns wirklich alles wünschen und es wird so... I mean, can we actually just wish anything and it will happen? Wer hat sich schon mal ein schönes Auto gewünscht und es ist nicht passiert? Has anybody wished for a really nice car and it didn't passiert? Didn't happen. Bei mir auch. Ich wollte mal einen Lamborghini, noch nicht passiert. I want a Lamborghini, but it hasn't happened yet. Ja, das Ding ist, es gibt eine Condition, eine Bedingung. And the thing is, there's a condition with this promise. Es ist dieses freu dich am Herrn. It's this delighting yourself in the Lord. Und was das impliziert. And what's implied here? Ich glaube, freu dich am Herrn heißt, so intensiv mit Gott verbunden zu sein. I think delighting yourself in the Lord means to be so connected with the Lord. Dass wir nicht mehr unsere Träume träumen. That we're not actually dreaming our dreams anymore. Wir träumen die Träume Gottes. But we're dreaming the dreams in God's heart. Und das ist ein langer Prozess. And that's a long process. Und ich glaube, wir werden da niemals auslernen. And I don't think we'll ever fully learn this. Weil sich das immer vermischt mit unseren Träumen. And often our dreams are mixed with his dreams. Also was ist ein Traum? Was ist ein Traum, den Gott uns erfüllen will? So what's a dream that God wants to fulfill? Und das ist der nächste Vers. And that's the next verse. Johannes 15 und 16. 15 Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. John 15, 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Und das ist dieses Wort, Frucht, die Bestand hat. And that's this word, the focus, fruit that will last. Und dann kommt diese Wahnsinnsverheißung, damit der Vater uns gibt, was auch immer wir bitten. And then comes this crazy promise that our Father gives us whatever we ask for. Und so oft habe ich mich gefragt, Jesus, warum sind die Dinge nicht passiert, die ich dich gebeten habe? And often I've asked God, why haven't things happened that I prayed for? I asked you for them and they didn't happen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich... haben mit Gott unglaublich gestritten schon über das. And I don't know how you guys are, but I've actually fought with God a lot about these situations. Du gehst mir am Zeiger, habe ich ihm gesagt. dass damit das dass das nicht passt. You're annoying me. You're annoying me. Weil Gott sowieso weiß, wie es in meinem Herzen ausschaut, bin ich immer ganz ehrlich mit ihm. Yeah, also, because irregardless of how my heart looks, I'm always honest. Dann kämpfe ich mit ihm. Wieso passiert das nicht? Why isn't this happening? Ja, weil es diese Bedingung ist. Er will, dass wir Frucht bringen, die Bestand hat. Because there's a condition associated with it. He wants that we bear fruit that will last. Diese Verheißung, Psalm 37, Vers 4, geht um Träume, die Bestand haben. This promise in Psalm 37:4 is about fruit that will last. Und ich glaube, Gott will, dass wir Träume haben, die in Perspektive Ewigkeit ausgerichtet sind. And I believe that God wants to give us dreams that have perspective of eternity, or in the perspective of eternity. Aber viele Träume, die wir uns wünschen, solche Träume wie wirst du mir einen guten Partner schenken, wird's mir gut gehen, versorgst du mich auf dieser Welt, sind meistens nicht auf Perspektive Ewigkeit ausgerichtet. A lot of promises that we wish in our hearts are, hey, God, I desire a partner, I desire certain things that are not in the perspective of eternity. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all of these things will be added to you as well. Wenn wir die Träume Gottes träumen, if we're dreaming God's dreams, sind unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche werden von Gott erfüllt. Then our desires and our wishes will be fulfilled from him. Ich glaube, das ist das, was Gott sich wünscht. And I believe that's what God wishes. Dass wir träumen in Perspektive Ewigkeit. That we dream in the perspective of eternity. Er liebt die Menschen da draußen so sehr. He loves the people, lost people so much. Und es bricht mein Herz teilweise am Praterstern zu sein und zu sehen, wie kaputt die Menschen sind. And it really breaks my heart to see some of the people at Praterstern and how broken they are. Er hat uns die Autorität gegeben, diesen Menschen das zu geben, was sie am meisten suchen. And he's given us the authority to give these people exactly what they need, what they need most. Und das ist Jesus. And that's Jesus. Die Liebe von Jesus Christus. The love of Jesus Christ. Jeder Mensch sehnt sich nichts mehr als nach wahrer Liebe. Every single person desires true love. Gott will mit uns träumen. God wants to dream with us. Er will uns Träume geben, die unseren Verstand übersteigen. He wants to give us dreams that are outside of the box, beyond our comprehension. Aber wir haben ein Problem. But we have a problem. Und es ist das. Es ist, dass wir die Träume, die uns Gott gibt, dass die am meisten angefochten werden vom Feind. And the problem is this. The dreams that God gives us are the ones that are often most attacked from the enemy. Dem Feind kümmert nicht, ob wir die Träume begraben, wie werde ich eine schöne Frau oder einen schönen Mann, einen Mann finden, der mich liebt und so weiter. Werde ich genug zu essen haben? Wird er mich versorgen? To the enemy, it doesn't matter what our dreams are about finding the perfect man or wife or whether we'll be cared for. Whether these dreams get buried. Er will uns sogar mit diesen Sorgen bombardieren. He actually wants to bombard us with these worries. Um uns wegzulenken. He wants to distract us or bring us away from these dreams. Von Träumen, die auf Perspektive Ewigkeit ausgerichtet sind. To distract us from the dreams that are directed to eternity. Das Problem ist, dass der Feind uns diese Träume raubt. The problem is that the enemy robs these dreams. Steals these dreams from us. Und ich glaube, dass jeder Einzelne in dieser Gemeinde und im Leib Christi einen Traum hat, der wunderschön ist. And I believe every single person in the body of Christ and every person here in this church has a dream that's beautiful, that's from God. Der auf Perspektive Ewigkeit ausgerichtet ist. That's even a dream that is in the perspective of eternity. Aber der Feind, but the enemy, hat diesen Traum begraben. Has buried this dream. Und ich bin wirklich sauer auf den Feind, ich muss euch sagen. I'm really angry, bitter at the enemy. Um das zu sehen, dass Leute Träume haben und sie begraben, weil sie glauben, es ist nicht möglich. To see that the enemy has buried these dreams and told them that it's not possible. Weil der Feind vor nichts mehr Angst hat, als wenn wir Christen in Perspektive Ewigkeit träumen für die Herrlichkeit Gottes. Because the enemy has fear that we have dreams that are directed towards eternity's perspective. Das verändert die Welt. And that changes the world. Das ist, was passiert ist in der Apostelgeschichte. That's what's happening in the book of Acts. Jesus hat jedem einzelnen Apostel einen Traum ins Herz gegeben. Jesus gave every one of his apostles a dream. Und sie haben ihn gelebt. And they lived it out. Es ist wie eine Welle, die auf dich zukommt beim Surfen. And it's like a wave that's coming towards you when you're surfing. Und sie ist 100 Meter hoch. And it's 100 meters high. Und wir denken uns, wow, and we think, oh, diese Welle kommt. This wave is coming. It's gonna kill me. Es wird mich umbringen. It's gonna kill me. Ich werd, was mache ich mit der Welle? What do I do with this wave? Lasst uns die Welle surfen. Let's surf the wave. Lasst uns diese Welle surfen. Let's surf this wave. Dieser Traum. This dream. Den Gott euch gegeben hat. That God has given to your heart. Nächstes Slide. Weil das ist das, was der Feind macht. This is what the enemy does. Er will, dass wir Angst haben vor dieser Welle. He desires that we have fear. Dass wir glauben, diese Welle ist unmöglich zu reiten. That we think, wow, this wave is just not possible to surf. Niemand könnte diese Welle reiten. Nobody can ride this wave. Matthäus 19, 26. Matthew 19, 26. Menschlich gesehen ist es unmöglich. It's impossible. Or humanly speaking, it's impossible. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. With God, all things are possible. Alle Dinge sind möglich mit Gott. All things are possible with God. Mit Gott könnt ihr 300 Meter hohe Wellen reiten. With God, you can ride 300 meter. Ich habe keine Ahnung, wie die ausschauen, aber I don't know how they look like, but it's possible. Das ist möglich. And it's possible. Aber der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. The thief comes only to steal and kill and destroy. Aber Jesus spricht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. I have come, said Jesus, that they may have life and have it to the full. Lasst uns dem Feind ins Gesicht lachen. Let's laugh in the face of the enemy. Wenn uns bombardiert mit solchen Sachen wie dieser Traum ist nicht möglich. When he bombards us with statements like this dream is not possible. Wenn mit Gott ist es möglich. With God, all things are possible. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wer wir sind in Jesus Christus. So important to understand who we are in Jesus Christ. Nächste Slide. Römer 8, Vers 11. Romans 8, 11. Diesen Vers, ich weiß nicht, ich kann ihn nicht oft genug lesen, weil er mich so wegbläst. I can't read this verse enough because it just blows me away. Könnt ihr euch das vorstellen? Can you imagine this? Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. That the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. So wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Aber fokussieren wir uns auf den ersten Teil da. Let's focus on the first part there. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. The same power by which Jesus was raised from the dead lives in us. Und so oft will der Feind, dass wir das nicht wissen. And the enemy naturally doesn't want that we know this. Oder dass wir es wissen und einfach nicht wirklich glauben können. Or that we know it, but we don't really believe it. Wir sind dazu berufen, Dämonen auszutreiben, Leute zu heilen. Wir sind dazu berufen, in Zeichen und Wundern zu leben. We're called to cast out evil spirits, to heal and to live in signs and wonders. Und verrückte Träume zu haben. And to have crazy dreams. Und ich glaube, dass jeder dieses Gefühl kennt. And I bet all of you know this feeling. Ein Traum in eurem Herzen. A dream in your heart. Den ihr verbuddelt habt. That you've buried. Weil einfach alles dafür gesprochen hat, dass dieser Traum niemals wahr wird. There's been so many things that have spoken against this dream that it could come true. Das ist, was der Feind will. That's what the enemy wants. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir eine Generation von Christen werden, but I'm convinced that we will be a generation of believers, die diese Träume wieder ausbuddelt, that will dig up these dreams. In Perspektive Ewigkeit. In the perspective of eternity. Das wird unser Land verändern. That will change. Das wird Europa verändern. That will change Europe. Das wird in sich selbst eine 300 Meter Welle, die über ganz Europa schwappt. That alone will set forth a 300 meter wave that will totally crash over Europe. Und wisst ihr was, dieser Tag, wo ihr wieder neu träumen könnt. And you know this day when you can begin to dream dreams again. Das ist heute. That's today. Das ist heute. That is today. Das ist nicht morgen. That's not tomorrow. Das ist nicht übermorgen. That's not 2 days. Wisst ihr, heute ist der erste Tag vom Rest eures Lebens. Today is the first day of the rest of your life. Ich liebe dieses Zitat. I love this quote. Egal was vorher war. It doesn't matter what's in the past. Egal was passiert ist. Doesn't matter what's happened. Egal wie oft dieser Traum niedergeschmettert wurde. Doesn't matter how much this dream was thrown down. Heute ist der erste Tag. Today vom Rest is the first eures day. Lebens. The rest of your life. Und ich möchte jetzt die Helea heraufbitten. I'd like to ask Alea to come to the stage. Weil wir, ich möchte einfach, dass ihr euch zurücklehnt und einfach auf den Text dieses Liedes hört. So I want you to lean back and listen to the text of this song. Und das Lied heißt, wie wär's mit jetzt? The song is called, How About Now? Genau, How About Now. Follow you, Lord, so radically. What's holding us back? You're with us, you're with us. It's about who you are. Say where to go, and I know that I won't slow down. It's about who you are. ich glaube, das Lied bringt es einfach auf den Punkt. I think this song just really hits the point. Das Lustige ist, ich habe das Lied gefunden, es ist eigentlich ein Haussong. And the funny thing is, I found this song and it's actually a house song. Das wird in der Disco gespielt. That's played in the clubs. Und das ist nicht mal geschrieben worden von Christen. And it's not even written for Christians. Und ich dachte, wie ich das Lied sehe, die schreiben wahnsinns Worship Songs. And I thought when I saw this, they're writing awesome worship songs. Und ich habe nur ein paar Kleinigkeiten verändert. And I changed a few small things. Aber darf ich euch das noch mal vorlesen? Oder vielleicht kannst du Nathan einfach vorlesen, like den to just Text read noch mal, the text once more. Dass wir drüber nachdenken. That we really let it sink in and think about it. When every hour could be the last, why would we wait? And why would we wait? Wenn jede Stunde deine letzte sein könnte, warum würden wir warten? Warum würden wir warten? To follow you, Lord, so radically. What's holding us back? You're with us. You're with us. Dir, mein Herr, so radikal nachzufolgen. Was hält uns zurück? Du bist mit uns. Du bist doch mit uns. It's about who you are. Say where to go. And I know that I won't slow down. Es geht darum, wer du bist. Sag mir, wo ich hingehen soll. Und ich weiß, dass ich nicht langsamer werden werde. It's about who you are, yeah. We could do anything you dream about. Es geht darum, wer du bist. Ja, wir können alles tun, wovon du träumst. How about now? How about now? How about now? How about now? Wie wär's mit jetzt? Und ich habe noch einen letzten Vers für euch, der dieses Lied auch, dass sowas auch in der Bibel vorkommt, das zeigt. I also just have one last verse for us this morning that really brings it to the point home. Weil ich wirklich möchte, dass wir jetzt in Kleingruppen gehen. Because I would like at the end here that we go in really small groups. Und dass wir gemeinsam groß träumen. And that we dream big together. 1. Korinther 6, 1 und 2. 1. Korinther 6, 1 und 2. Als Gottes Mitarbeiter werden wir uns wenden wir uns euch auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. We then, as workers together with him, also plead with you, not to receive the grace of God in vain. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. For he says, in an acceptable time I have heard you. And in the day of salvation, I have helped you. Seht doch jetzt. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Heute ist der Tag der Rettung. Today is the day of salvation. Was würde passieren, wenn wir als Christen gemeinsam sagen würden, wie wäre es mit jetzt? What would happen if we said together as Christians, how about now? Es ist egal, was vorher war. Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Ich will groß träumen mit meinem Jesus. Doesn't matter what's happened in the past. Today is a new day. I want to dream big. In Perspektive Ewigkeit. The perspective of eternity. Für jeden kann das was anderes bedeuten. And for each person, it can mean something different. Es bedeutet für den Typen, der in der Bank arbeitet, was anderes wie für die Frau, die zu Hause ist und ihre Kinder großzieht. Could mean something totally different from a man who works in a bank to a woman who is at home and raises her children. Vielleicht hat der Typ in der Bank den Traum, dass er die Menschen, die so schwer zu erreichen sind im Business und so, dass er denen von Jesus erzählt in den richtigen Momenten. Maybe this man in the bank has a dream that he can tell the people in the bank that he's surrounded with in business about Christ. Und die Frau, die zu Hause ist und ihre Kinder großzieht. At home, raising her children. Vielleicht hat sie den Traum, ihren Nachbarinnen einen Kochkurs anzubieten. Maybe she has a dream to offer a cooking course to her neighbors. Oder einen Kurs, wie man besser seine Kinder in den Griff bekommt. Ich habe keine Ahnung. Maybe she has a dream, like, I don't know, just to how get control of your kids. Und dann sind ihre Nachbarinnen so beeindruckt. Wow, du kannst das so gut. And woher then her neighbor sees like, wow, you can do this really well. Naja, ich habe da ein Geheimnis. Yeah, I have a secret. Es heißt Jesus. It's called Jesus. And bam, there you go. Then you go. Predigt das Evangelium. Preach the good news. Es ist, glaube ich, so wichtig, dass wir wissen, dass Gott nicht die Befähigten verwendet. I think it's so important that we know that God doesn't call the able. But enables the call. Genau. Er gibt denen, er verwendet diejenigen, die er befähigt. He uses those that he enables. Wir brauchen nicht, es heißt nicht, hey, wir müssen das und das und das noch können, bevor ich mir einen Traum umsetzen kann. I don't have to worry about, I have to do this and this and this before I can implement this dream. Nein. No. Gott will uns so verwenden, wie wir jetzt sind. God wants to use us exactly how we are heute. Now, today. Und wir brauchen uns nicht verändern. We don't need to change. Wir müssen nicht heiliger werden. Don't have to become wir müssen holier. Nicht noch viel mehr in der Bibel lesen, bevor wir unserem Traum nachjagen können. Read so much more in the Bible before this dream. Wir müssen nicht noch besser werden, mit Leuten umzugehen und einen 10 Evangelisationskurse machen. We don't have to take 10 evangelistic courses or figure out how we can deal with people better. Nein, weil dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. No, because the same, the spirit of the und Gott will dich so verwenden, wie du bist heute, ja, an diesem Tag. How about now? How about today? Wie wär's mit jetzt? How about now? Und ich möchte einfach, dass wir jetzt in ungefähr 3er-Gruppen zusammengehen und dass jeder von euch erzählt, was ist ein Traum, den ihr vergraben habt. I want to take a few minutes in groups of 3 or so to discuss or share what's a dream that you have buried. Der in Perspektive Ewigkeit geht. A dream that's in the perspective of eternity. Und ihr habt dafür ungefähr 3 bis 4 Minuten. You have 3 or 4 minutes. Und wer weiß, vielleicht ist in eurer Gruppe jemand. And who knows, maybe today there's someone in your group. Dessen Traum sich perfekt ergänzt mit deinem. That fits the need of your dream, that complements your dream perfectly. Und du ärgerst dich, dass du noch nie mit der Person darüber gesprochen hast. And then you're irritated that you actually never talked to this person before. Lasst uns gemeinsam träumen, CIG. Let's dream big together, CIG. Vater, ich möchte dir danken für all die Träume. Father, I want to thank you for all these dreams. Für all die Träume, die jetzt du ausgießt. For all of the dreams that you are pouring out right now. Wir proklamieren Joel 3:1 für den Tag ab heute. We proclaim Joel 3:1 for the day today. Dass junge Männer Visionen haben werden und alte Menschen Träume. That young men will have visions and old men will dream dreams. Und alles was dazwischen ist eine Mischung daraus. And everything in between. Und ich bitte dich einfach Jesus, dass wir heute noch anfangen, uns zu überlegen, was ist der erste Step, diesen Traum umzusetzen. And ask Father that we really think about what is the first step to begin putting this dream into action. Und dass wir uns dessen bewusst sein werden, dass es etwas geben wird, was gegen uns kommt. And that we're actually also aware that there'll be something that may try to come against us. Dass der Feind so zornig ist darüber, dass wir träumen. And that the enemy is furious that we are dreaming. Dass wir Anfechtung erleben werden. That we will experience resistance and opposition. Aber dein Wort sagt, Jakobus 1, Vers 2. But your word says in James 1, Verse 2. Dass wir es als pure Freude sehen sollen, wenn wir irgendeine Anfechtung jeglicher Art erleben. That when we experience trials and tribulations, that we can count it as pure joy. Herr Jesus, ich bete, dass diese Träume Österreich verändern. Jesus, I pray that these dreams change Austria. In Jesu Namen, Amen. Jesus' name, Amen. Ich möchte, bevor wir zum Ende kommen noch, Before we come to the end here, close. Möchte ich euch noch kurz erzählen, was mein Traum ist. I want to just share with you shortly what my dream is. Mein Traum ist, my dream is, dass der Leib Christi versteht, wer in Christus ist. That the body of Christ understands who they are in Christ. Dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt, in uns lebt. That the same spirit that conquered the grave lives in us. Und dass diese Gemeinde dafür bekannt ist auf der ganzen Welt. That this church is well known in the whole world. Dass sie verrückte Träume hat. That they dream big dreams. Und umsetzt. And put them into action. Weil uns nichts aufhalten kann, wenn Jesus bei uns ist. And that nothing can stop us when we know that Jesus is with us. Jesus will uns verändern, um Österreich zu verändern. Jesus will uns verwenden, um Österreich zu verändern. Jesus wants to use us to change all of Austria. Und was mir während ich mit Nathan geredet habe noch eingefallen ist. And what I realized when we were just talking here. Jeder einzelne von euch kann sich eines über eins im Klaren sein und sicher sein. Each one of us kann sich darüber sicher sein. Can be sure. Dass die Träume, die Gott dir persönlich aufs Herz legt. That the dream that God has put personally in your heart. Und du spürst es, wenn es Perspektive Ewigkeit annimmt. And you feel it And it takes in the perspective of eternity. Weil es ein heiliges Kribbeln in dir gibt. There's a goosebumps in you. Dass Gott dir niemals Träume geben würde, die außerhalb deiner Gaben sind. That God wouldn't give you dreams that are outside of your giftings. Er würde dir nicht sagen, wenn du Angst hast, vor Leuten zu sprechen, du musst predigen. He wouldn't maybe give you a dream when you have fear to talk in front of people that you have to preach. Es sei denn, du weißt noch nicht, dass du gut im Predigen bist. Unless you don't know yet that you are good in preaching. Also egal welchen Traum er dir aufs Herz gibt. So, irregardless of what dream he put in your heart. Sei dir sicher, dass Gott dir die Kraft gibt, den umzusetzen. Be assured that God will give you the power to put it into practice. Er hat dir die Gaben dafür gegeben. He is giving you the gifts. Und wenn es verrückt klingt, and even when it sounds crazy, dann preise den Herrn. Then praise the Lord. Denn es ist für dich. Then it's for you. Glaube nicht der Lüge, dass der Feind dir sagt, das ist sicher nicht für dich. Don't believe the lie when the enemy says this is for sure not for you. The sky is the limit. The sky is the limit. Es gibt kein Limit mit Gott. And there's no limit with God. Gott ist limitlos. God is limitless. Also lasst uns limitlos träumen. Let's dream. Ohne Grenzen, grenzenlos. Without borders. Das ist mein Traum. That's my dream. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht jetzt diese Sachen, die jetzt raufgekommen sind, wieder, dass ihr sagt, ja, okay, schön. And I don't want you to think when these dreams have come up and you recognize it to think, okay, good. Und dass ihr einfach ins Bett geht's heute und morgen wieder in den Tag reinlebt. And that you just go to bed this evening and wake up tomorrow morning and go on with your life. Was ich mir wünschen würde, ist, dass jeder einzelne von uns sich überlegt, wie kann ich diesen Traum, den Gott mir ins Herz gelegt hat, heute, wie kann ich heute den ersten Schritt setzen? What I would really like to see is that everyone thinks about and puts into practice the dream that God has put on their hearts. What can I do today? Heute ist der Tag der Gnade. Today is the day. Nicht morgen. Not tomorrow. Lasst uns gemeinsam heute den ersten Schritt setzen, oder? Let's take unsere Träume mit Jesus zu verwirklichen. To put the dreams that Jesus has given us into reality. Bekomme ich dafür ein Amen? Can I get an Amen? Okay. Vielleicht bist du heute hier und hörst das zum ersten Mal. Maybe you're here this morning and you hear this for the first time. Du hörst von Träumen. You hear about dreams. Du hörst davon, dass man mit Jesus groß träumen kann. You hear that you can dream big with Jesus. Und du denkst dir, das ist ziemlich cool. You think, oh, this is pretty cool. Aber du hast vielleicht noch nie dein Leben Jesus gegeben. But you've actually never given your life to Jesus. Und ich möchte einfach nur ganz kurz erklären, warum wir alle so freudig sind. And I just want to explain why we're all so joyful. Warum wir vielleicht ein bisschen anders sind. Why we're a little bit different. Weißt du, Gott liebt dich. You know, God loves you. Und es gibt nichts, was du im Leben tun kannst oder vielleicht schon getan hast, was dich von seiner Liebe trennt. And there's nothing that you have done or that you will do that will separate you from God's love. Er liebt dich bedingungslos. He loves you unconditionally. Aber wir Menschen, wir haben ein Problem. But we have a problem. Und das ist unsere Rebellion gegen ihn. Der zweite Punkt, das X. Humanity has a problem. We rebelled against him, and that's the second point, the second box. The und jeder einzelne von uns weiß, dass das hat das. Bei jedem einzelnen von uns war das so. And for each and every one of us, it's like this. Und diese Rebellion trennt uns von Gott. And this rebellion separates us from God. Es ist wie eine Mauer. It's like a wall. Wir wünschen uns so sehr diese Liebe zu Gott. We desire this love so much from God. Aber wenn wir keine Beziehung mit Gott haben, but when we have no, if we don't have a relationship with God, then the wall separates us from God. Aber Gott hat sich das Wunderbarste einfallen lassen, was sich ein Vater nur einfallen lassen kann. But God realized something, came up with a solution that only a father can come up with. Es gibt keinen Gott nirgendwo, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. There's no God nowhere that sent his son to the earth. Das hat er gemacht für dich. And that is what this God did. Der hat das perfekte Leben gelebt. Jesus lived the perfect life. Er hat das Leben gelebt, das du hättest leben sollen. He lived the life that you should have lived. Und er hat den Preis bezahlt, den du hättest bezahlen sollen. And he paid the price that you should have paid. Den Tod. Death. Und er ist für dich gestorben am Kreuz. There, he died for you on the cross. Die ganze Schuld der Welt und auch deine hat er auf sich genommen. He took the whole guilt of the world upon himself and also your guilt. Und wenn du das zum ersten Mal hörst, if you hear this for the first time, dann ist heute dein großer Tag. Then today is your big day. Wie wär's mit jetzt? How about now? Magst du deinen Leben Jesus geben? Do you want to give your life to Jesus? Magst du mit ihm in Beziehung treten mit deinem Vater im Himmel? Do you want to enter into a relationship with him? Es ist deine Entscheidung. It's your decision. Der letzte Punkt. Wie entscheidest du dich? Point. How do you decide? Und wenn du das willst, dann kannst du jetzt mit mir beten. And if this is something you desire, then you can pray with me right now. Lasst uns gemeinsam unsere Köpfe senken und beten. Let's just bow our heads and pray together. Sprich mit mir, wenn du das machen willst. Wenn du das noch nie gemacht hast. Speak after me if this is something you'd like to do. Vater im Himmel. And Father in heaven. Danke, dass du mich so sehr liebst. Thank you that you love me so much. Ich habe gesündigt. I've sinned. Ich habe rebelliert gegen dich. I've rebelled against you. Und das hat mich von dir getrennt. And that separated me from you. Aber ich möchte dieses Geschenk, das du mir anbietest, annehmen. And I want to accept this gift that you offer to me. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. I believe that your son Jesus died on the cross. Und wieder auferstanden ist und den Tod besiegt hat. And then resurrected from the dead and therefore defeated death. Vater im Himmel, reinige mich. Father in heaven, purify me. Mach mich rein. Cleanse me. Denn du hast die Macht, das zu tun. You have the power to do this. Von jetzt an. From now on. Gehört mein Leben ganz dir. My life belongs totally to you. Sag mir, wo ich hin soll. Show me where I should go. Und ich weiß, ich werde nicht langsamer werden. And I know I won't be slow. Amen. Amen. Und für die Gemeinde. And for the church. Vater, ich danke dir für die Träume, die heute freigesetzt wurden. Father, I thank you for the dreams that were released today. Die vielleicht tief vergraben waren in der Erde, Meter tief. Deeply buried dreams. Doch heute ist der Tag, wo sie rausgekommen sind. Jesus, ich bitte dich, dass du Leute, die ähnliche Träume haben in dieser Gemeinde, dass du sie connectest, übernatürlich. I pray, Father, supernaturally, that you connect people that have the same dreams. Und ich bitte dich, dass wir nicht mehr aufhören können, von diesen Träumen zu reden. And I pray that we couldn't stop talking about these dreams. Egal, was die Leute sagen. Regardless of what people say. Herr Jesus, mach uns bewusst, wer wir in dir sind. Jesus, make us aware, conscious of who we are in you. Dass mit dir alles möglich ist. That with you all things are possible. Dass wir mit dir träumen können. That we can dream with you. Wie Abraham. Like Abraham. Wie David. Like David. Wie Josef. Like Joseph. Und dass nicht wir diejenigen sind, die den Traum wahrmachen, sondern du. That we are not the ones that make this dream come into reality, but it's you. Vater. Father. Träume mit uns. Dream with us. Wir wollen deine Träume träumen. We want to dream your dreams. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen.